Guten Tag. Woche 4 ohne die Mensa beginnt. Beginnt oder endet? Nee, beginnt. Beginnt. Morgen. Also morgen, ja. Okay, morgen ist die Morgen vor 4 Wochen hat die Mensa das letzte Mal uns ein Curry serviert. Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon so ähnlich angesprochen, aber für mich fühlt es sich an, als wäre das irgendwie ein halbes Jahr oder mehr, ja, so ja, mehr als 3 Wochen. Ja, es ist so, ja, es ist so ein bisschen, als wäre die Mensa so ein alter Freund, der mal früher richtig wichtig war im Leben, so voll tight, und dann hat man sich so auseinandergelebt und jetzt ist irgendwie so, ja, so ein Lebensabschnitt, der abgeschnitten ist. So fühlt es sich fast schon ein bisschen an. Ja, also bei mir ist so eine weirde Mischung. Ja. Also es fühlt sich ewig her an, aber irgendwie ist auch nicht so krass. Also man gewöhnt sich, wie gesagt. Ja. Das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ich weiß. Aber ja, es fühlt sich länger her an, aber irgendwie geht man ganz gut damit um, glaube ich. Also ja. Wir jedenfalls, weil wir haben lecker nachgekocht. Beziehungsweise Fee hat heute den Chefkoch gespielt. Was gab's denn? Linsen mit Spätzle. Klassisches Gericht. Mhm, lecker. Ja, das war gut. Ich bin richtig satt. Also ich bin Zeit, falls ich ein bisschen langsam bin oder ein bisschen träge. Also ich bin echt satt. Ich kenne die Original-Linsen in der Mensa nicht, weil ich natürlich keine Spätzle mag. Ihr wisst Bescheid. Aber es war sehr lecker. Wie war es denn, wie würdet ihr den Vergleich ziehen von den Original-Mensa-Linsen zu dem, was wir heute hatten? Ich habe vorher schon gesagt, der Witzige hat seinem Namen wieder alle Ehren gemacht. War witzig, sehr witzig im positiven Sinne natürlich. Also den Essig hat man deutlich rausgeschmeckt, aber so, dass es auf jeden Fall angenehm war. Das macht die Mensa ja nicht. Ich habe das selber auch noch ehrlich gesagt nicht so wirklich in Anspruch genommen, dass man da selber noch nachessigen kann. Es gibt den Essigbottich auf jeden Fall. Ja, der ist aber tatsächlich unscheinbar. Er ist sehr unscheinbar. Er ist nicht ausgeschildert. Ja. Er sieht auch nicht appetitlich aus, finde ich. Also es sieht aus wie so ein Industrie. Es ist so ein Industriemessbecher. Mhm. So irgendwie ein Liter oder so passt da rein und man denkt so, was steht da jetzt darum? Ja, nee, also das fand ich sehr gut gelungen. Ja. Ja. Also Mensa-Tipp, wenn es Linsen gibt, beim Nachschlag steht der Essig. Mhm. Ja, da wo die, oder? Da ja, wo die Dressings. Oder wenn es am schnellen Teller gibt, dann steht es direkt dahinter. Ja. Ja. Okay. Aber das wertet das Gericht schon nochmal auf. Also Essig gehört auf jeden Fall. Auf jeden, ja. Ja. Ja, bei Linsen auf jeden Fall. Also, ja. Nee, und das darf auch nicht zu fad schmecken, deshalb muss ich da aus meinem ganzen Repertoire quasi die Gewürze auf den Tisch schauen. Ein kleiner Unterschied heute auch, wir haben es mit grünen Linsen gemacht. Anstatt mit Tellerlinsen. Was ich noch nie gemacht habe tatsächlich, aber es hat überraschend gut funktioniert. Mhm. Fand ich auch. Ja, also die sind nicht so schnell verkocht. Aber ist das Tellerlinsen-Ding allgemein Linsen mit Spätzle Rezept, dass es so sein muss oder ist halt in der Mensa? Nee, das macht man schon, glaube ich, immer mit Teller. Ja, also, meine Mutter hat es auch mal so gemacht. Die sind das halt sind so die klassischen, die brauchen eher länger, oder? Habe ich das Gefühl. So Tellerlinsen brauchen die nicht so 40 Minuten. Mhm. Nicht? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall waren die bei mir oft matschig. Ja, und die heute nicht. Matschig ist halt auch nicht so schlimm eigentlich. Naja, das ist so eine Pampe, ist schon nicht so geil. Ich habe nichts gegen Pampe. Okay. Aber ja, super und ja, dann mal gucken, was wir nächste Woche dann. Ja, stimmt, wir müssen noch die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Das können wir vielleicht am Ende der Sendung. Ja, wieder mal so aus der Hüfte raus. Ja, also, die Wahl steht zwischen Elbler Macaroni. dem Schafnehmer, was war das? Hier Kichererbsenpolenta. Ja, das ist die Herausforderung. Oder Currywurst, haben wir gesagt. Oder Currywurst. Ohne Pommes. Oder der Hirtenkäse. Also, falls ihr irgendwie abvoten wollt, schreibt es an wedontcare@pinksauce.com. Vielleicht. Vielleicht. Oder haben wir isländische Domain. .is. Ja, wir haben eine im Kalifat. Ja, die Nummern 1, 2, 3 oder 4, welches Gericht ist, könnt ihr euch selber aussuchen. Okay. Schreibt uns eine Mail und ich würde sagen, wir gehen zum Thema der Woche, oder? Ja, spannend. Let's do it. Was haben wir uns Gutes überlegt? Die große Mensa-Utopie-Folge. Wir haben es eigentlich schon seit Folge 1 planen wir die Folge, würde ich fast schon sagen. Also es war schon ein Thema, was von Anfang an auf dem Zettel stand. Mhm. Wir wollten mal drüber reden, was wir uns eigentlich in der Mensa wünschen von könnte mal passieren, bis absolut unvorstellbar. Ja. Ja, ich habe das auch ganz ernst genommen. Also meine Sachen sind wirklich over the top teilweise, aber jetzt fangen wir mal ganz basic an, würde ja. Sagen. Ich hau mal das Realistische raus, was vielleicht rein, mal, ja. was tatsächlich passieren könnte. Es gibt ja in der PH-Mensa, glaube ich, dass das Essen so ausgestellt wird. Dass man quasi, man kommt rein und es gibt so eine Ausstellung, so einen Schaukasten, wo man hinkommt, ja, und man schaut sich das so an. So eine kleine Ausstellung. Wie so ein Foto vom Essen in der einlaminierten Speisekarte. Genau. Oder genau. Griechen oder so. Und das fände ich nicht so schlecht. Also, man würde sich. Für so Anfänger ist es gut, ja. Man, so. Weil wir wissen ja schon, was wir kriegen. Aber ich springe auch immer mal wieder hoch und guck's mir an. Schon. Also, ich springe immer mal wieder hoch und denke so, jetzt gucke ich aber mal. Ja, schon. Und, ja, das wäre natürlich geil, wenn das einfach unten schon wäre. Aber ich muss, dann habe ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, habe überlegt, das gehört auch irgendwie auch ein bisschen dazu, dass man ab und zu mal hochspringt. Es gibt so auch ein bisschen einen kleinen Adrenalinkick, man. Adrenalinkick? Ja, wer weiß, die Schlange geht weiter, du verabschiedest dich kurz, rennst kurz hoch, dann ist da ein bisschen awkward, da immer zu gucken, du kannst ja nicht direkt rein, sondern du musst so auf die Wendeltreppe und dann so ein bisschen rumspannen und so. Ja, und die Leute denken, was macht der da? Ich werde jetzt einfach. Dann sind sie halt vorbeigelaufen an der Kasse. Wärst du von der Kasse reingelaufen? Zu den Leuten so, sorry, ich wollte nur kurz gucken. Nee, das hättest du nicht gemacht. Nee, natürlich. Wenn ich da einen Löffel zum Beispiel hole, dann laufe ich auch einfach da durch. Dann holst du im Tagesgericht den Löffel. Ja, okay. Aber ich habe meinen Löffel auch geholt, da gab es. Oder im schnellen Tellerischen holst du noch einen Löffel. Kannst du nicht auch? Ich tue nicht die Treppe. Also, der Mensa-Rebell. Ja, total. Wieso den Rebell? Das ist rebellisch. Es ist nicht so, als wärst du super eng. Nee, ja, aber das ist einfach eine magische Barriere, die da herrscht. Meter, das kann ich aber in nach Corona-Zeiten auch nicht mehr bringen. Da sind die Leute dann, reagieren die allergisch drauf, wenn du diesen Mindestabstand unterschreitest. Okay. Also musst du dann schon auf die Wendeltreppe gehen. Ich bin da schon hier hochgehechtet, ja. Die Treppe und dann ganz elegant über diese, da ist immer hängt immer so eine Kette. Da hab ich drüber gesprungen. Dann ist die Kette denn da? Dann kann man drüber springen. Oh, Jesus Gott. Du bist mir Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Okay. Weil ich hatte ein bisschen Schiss natürlich, dass die Kassiererin oder Kassierer da mich blöd anmacht. Wobei die natürlich viel zu tun haben und das vielleicht gar nicht sehen, wenn ich in meinem Camouflage ich glaube, die sehen viel mehr, als man denkt. gutes peripheres Sehen haben die. Ja. Also gut, also schau. Einer muss ja auch immer zum Tagesgericht drüber schieben und gucken, dass da keiner bescheißt. Also ich glaube, ja. Genau, also der Schaukasten. Wo würdest du denn platzieren? Das ist eine gute Frage. Das ist halt, er steht halt nur im Weg rum, gell, wenn man ihn da mitten. Ja. Ich würde sagen, bei der Treppe. Ja. Oder also bei der großen Treppe hinten. Da, wo die Stände dann auch. Da, wo die Stände sind quasi. Also ganz durch die große Treppe hoch und davor quasi. Weil da ist eh. Aber da musst du ja auch schon. Da musst du auch wieder eine Weile anstehen und dann wieder vor und wieder zurück. Das ist richtig, ja. Aber wie wär's denn, wenn an dem Bildschirm sozusagen Essen 1, dann kommt da was es gibt und dann ein Bild dazu und es wird so relativ zügig so durchgesetzt. Nee, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ich will das live sehen. Ich will das auf dem Teller sehen. Ich muss den Teller. Ein Bild kann. Das lügt, Bild. Oder wie wär's mit. Oh, jetzt sind wir schon. Es ist sozusagen ein Übergang von einer Idee zu einer nächsten, die mir jetzt aber gerade spontan eingefallen ist. Wenn es so eine Live-Webcam am Ausgabe gibt. Auf den Bildschirm runter siehst du, wie die zwei Essen rausgegeben werden, wie die aussehen in diesem Moment und. Ja, vielleicht datenrechtlich bedenklich, aber. Na, ist gut, da muss man halt so gucken, dass entweder nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen drauf sind. Nur die Hände halt so von oben. Die Hände, ja, genau. Ja, aber so. Du möchtest das Essen nicht nur von einem Winkel sehen. Ich meine, das ist immer. Genau, das könnte auch dazu, weißt du, wenn das in so einer Box ist, das ist wie ein Kunstwerk betrachtet. Man geht mal weiter weg, man ändert auch mal den Blickwinkel. Okay, ja. Da kann ich immer nur die gleiche, du musst es dreidimensional sehen. Also da passiert natürlich auch was dann. Also gut. Also ich würde schon für den Schaukasten blieren, einfach auch wenn es lustig ist, dass das Essen da so 2 Stunden in dem Schaukasten drin rumgammelt. Die Frage ist, ist das nachher noch jemand? I doubt it. Ich glaube nicht. Ja. Vielleicht ein Fall für die Bänder. Ja, da könnte ich überleiten zu einem Utopie-Vorschlag. Und zwar bin ich mir ziemlich sicher, dass er nie alles wegkommt, was die Mensa alles Leckeres kocht. Und deshalb würde ich dafür plädieren, dass irgendwie die Reste am nächsten Tag, manchmal werden die natürlich auch verarbeitet in irgendwelchen Salaten. Zum Beispiel gibt es einen Couscous-Salat, wenn es das davor in Essen 1 gab oder so. Fände ich es aber cool, wenn es die Reste an der Ausgabe gäbe. Also dass quasi, wenn man richtig Bock hat auf das Essen, das gestern gab, wird es einfach nur mal warm gemacht und es gibt es dann 30% billiger. Okay. Einfach. Ja. Dann kommt es weg. Meinst und dann kommt es vielleicht auch noch nicht, dass es hygienisch auch bedenklich ist, ein bisschen. Das wird das Argument sein, aber wir sind ja Utopie. Ich meine, inwiefern? Ich meine, es ist dann in dieser großen Wanne, die wird gekühlt, wird am nächsten Tag wieder aufgekühlt. Ja, stimmt, eigentlich, die Mensa macht es ja auch schon so, ne? Also es wird ja, man sieht ja immer wieder irgendwie, dass es dann mal abends, genau, ja. Oder ja, abends gibt es ja ganz oft Sachen, die es mittags schon gab und am nächsten Tag gibt es nochmal irgendwie, am Nachschlag meistens dann irgendwie nochmal die Kichererbsenpolenta, weil die keiner fressen will. Also ich. Ja. Ich würde sie mir nochmal holen. Oh, ja. Ja, gut. Ja, das fände ich noch weiter geil. Elaborieren. Nee, aber das fände ich eine geile Aktion. Okay. Dann gäbe es auch mehr Auswahl. Mhm. Ja. Okay. Ich habe auch was, das relativ ja. Bodenständig auch ist. Also, ich meine, man kann natürlich auch aufs Klo gehen. Jetzt kommt. Nein, man kann sich aufs Klo gehen, um Wasser zu holen, aber es wäre doch eigentlich mal eine gute Idee, wenn es irgendwie eine Wasserspender-Bar ja, oder so gibt, wo man einfach auf jeden Fall. Ja, ein paar Gläser hin und einen gescheiten Hahn auch einfach. Einfach mal ordentlich ich Wasser keine zum Gläser, Essen ja. zapfen lassen. Genau. So Tafelwasser zum Beispiel ein bisschen sprudelig. Das geht schon wieder ins Utopische, glaube ich. Aber so ein Soda-Stream in Elefantenrüssel-Style-Größe. So ein Riesending. So. Riesen ja. Soda-Stream mit so einem 2-Meter-Knopf. Ja, das ist absolut richtig. Weil es ist auch super eklig, auf diese Mensa-Klos zu gehen, um irgendwie Wasser aufzufüllen. Sowieso, ein bisschen erniedrigend. Weil da gibt es keinen richtigen Abdruck mehr. Es gibt keinen richtigen Abdruck mehr. Die Blades da, Türen sind irgendwie sind komisch. Dann der Wasserhahn ist viel zu klein, übrigens keine Flasche drunter. Ja, es ist so, du keilst irgendwie so ein und drückst die Flasche zusammen und du hast dann irgendwie ein Drittel von der Flasche gefüllt und das ist sehr unbefriedigend. Ja, also ja, das ist gut, ja. Das ist ein realistischer Vorschlag, der auch was bringt vielleicht. Einfach mal und ein bisschen utopisches zu machen. Ich trinke meistens zu wenig so im Alltag. Also richtig. Zu Hause kriege ich das besser hin, aber zu Hause kriege ich halt weniger geschafft. Dafür trinke ich richtig. Aber in der Uni kriege ich besser was geschafft, aber trinke nicht so viel. Und der Uni, der wird ja getrunken oder? Wie in Wahnsinn, ja. Von mir jetzt. Fockst du im Seminar, eine Wasserflasche vor dir und dann trinkst du dich halt mal leer. Ja, damit du nichts sagen musst. Richtig, ja. So ein Wasserflaschen-Seminar-Typ. Der so eine 1,5 Liter Wasserflasche also, in 1,5 Stunden runterbaut. Ich wäre dafür, also entweder Wasser oder beziehungsweise was noch besser wäre, wäre die Auswahl zwischen Wasser und wie so, keine Ahnung, bestimmt in den Mensen in Frankreich, wo das Essen ja ein bisschen mehr zelebriert jetzt wird kommt's. Teilweise, so ein bisschen, also ein Flasch Wein. So Landwein. Ich meine, ich habe Erasmus gemacht in Spanien und da ist es ganz normal, dass man in der Mensa, entweder kannst du aussuchen, Wasser, Bier oder Wein. Ist es so. Ja, ist so. Kriegst du dazu und ich weiß, klar gibt es da Bedenken, ne, dass es vielleicht dann die Produktivität ein bisschen einschränkt, ne, aber man kann ja auch dann hinterher beschwingt einfach nicht in die Vorlesung gehen. Ja, das ist richtig. Ja. Oder also dann einfach ein bisschen, ja. Gab es bestimmt in der Mensa auch mal. Ja, viel. Gab es bestimmt. So wie es ja, gab es schon in meiner Zeit. In jeder Firma gab es. Ich meine. In deiner Zeit gab es noch oder? Bier. In der Mensa. Ich habe auch schon mal gedacht. Ohne ich dachte, dass in diesem... Ich hätte es auch schon mal gedacht. Kühlregal, wo die Nachtische sind bei den Kassen. Das war auch Freiburger drin. Dass da mal Freiburger drin stand. Aber ich meine, es gibt ja Bier auch im Kiosk, das heißt, du kannst es theoretisch auch machen im Sommer jedenfalls. Ja. Im Sommer ja. Im Sommer verkaufen sie, glaube ich, auch Bier im Kiosk dann schon mittags quasi. Mhm. Aber zum Beispiel unten an dieser Kaffeebar gibt es kein Bier. Den Winter über. Also da kriegst du nichts. Da steht auch Bier im Kühlschrank, aber die verticken halt nichts. Nur abends bei Veranstaltungen. Nur abends, ja. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall, das für das wann man Bock hat und Wasser aber immer. Glaubt ihr eigentlich, dass in der Mensa mal geraucht wurde? Auf jeden? Ja, überall bestimmt. Die ist 61 gebaut worden, wie man letztens. Auf jeden Fall wurde da geraucht. Ja, ja. Da war bestimmt so eine riesen Rauchwolke so in dem oberen Teil. Deswegen haben die Pflanzen Raum auch reingestellt, damit die Pflanzen auch was zum Atmen haben. Und deswegen stehen heute keine mehr drin, weil die sind direkt gestorben. Ja, kein Rauch. Ach, das ist ja super krass, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, da hocken irgendwie 2000 Studenten, hat ja jeder geraucht früher wahrscheinlich. Studentenpack raucht ja nur, wie sonst nicht. Wahrscheinlich ohne Filter, schwarze Krauser. Ja. Mhm. Ja. Schön die Mensa voll gequalmt. Das ist sowieso eine Vorstellung, das im Flugzeug zu rauchen oder so, stell dir mal vor. Flugzeug, ja. Oder überhaupt im Restaurant. Bah. Da kann ich dir schon eher vorstellen, weil da ist wie so eine Bar, weißt du? Ja, aber das ist doch ekelhaft. Du hast dann ein Aschenbecher neben dir und schneidest so von deinem Schnitzel runter und dann stellst du es in den Mund und hast einen Kausch noch und ziehst an der Fluppe. Ja, und dann achtest du noch auf dein Essen oder so. Und das war normal. Alter. Das war normal. Ja, kann sich halt weird. Nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Aber was man sich gut vorstellen kann, wäre eine Salatbar in der Mitte des großen Raumes. Also müssen ein paar Tische drauf gehen, aber ich fände es geil, wenn man einfach die Salatauswahl, die man oft beim Abendessen hat, einfach mittags schon hätte. Aber ist die so geil, die Salatauswahl? Ist die Frage. Okay, da muss man jetzt drüber streiten. Du kannst im Buffet kannst du Salat auch immer machen. Es geht nur um den Ort, wo das. Ja, aber ich will für jedes Essen. Für jedes Essen ist schon klein. Ja, das war ganz geil. Ja. Also wenn man einfach, genau, ja. Ich halte einfach nicht so viel von so 5 Blättern Blatt. Ja, weil da ist ja nichts dran. Das deswegen finde ich ja gut, dass sie den Apfel jetzt etabliert haben. Auf jeden Fall. Weil der Apfel ist top. So. Ich glaube, vor 3 Jahren hätte das noch eine Utopie sein können. Genauso, möglicherweise, ich habe noch eine Bombenidee. Das wird dir auch gut gefallen. Ja, und zwar noch eine extra, also wir haben sehr viele Bars. Also mit Getränken oder mit Salat. Ich bin für eine Hot Sauce Bar oder für eine Soßenbar allgemein. Wo man zum Beispiel, wenn man sich jetzt irgendwie so dieses Reisgericht mit ein bisschen Gemüse, wenn das ein bisschen zu langweilig ist, kann man diese Flying Goose Soße oder so. Ihr wisst alle, welche Soße ich meine. Ja, ja, klar. Ja, diese geile, scharfe Soße, die man. Die mit der grünen Kabel und. Genau, ja. Ist nicht Flying Goose. Entweder so eine oder eine Salsa Valentina oder. Okay. Oder so eine Barbecue-Sauce. Zum Beispiel. Ja. Also mit allem möglichen. Du kannst ja auch Rahmsoße, braune Bratensoße, Cocktailsoße. Oder auch Ketchup. Ketchup. Ist meiner Meinung nach so, darf Ketchup nichts kosten. Und Ketchup kostet in der Ketchup. Und Ketchup kostet dann, wenn sie einfach 20 Cent. Glaube ich, oder? Dann hat man 30. So wenig auch. Ja, und das ist so ein Päckchen, so ein blödes, wo nichts drin ist. Ich muss immer zwei Ketchup-Packungen dazu kaufen, wenn ich die Currywurst mit Pommes esse, weil ich sonst. Echt? Na gut, dann muss man gut, man muss sparsam sein, das stimmt schon. Ich esse halt so trockene Pommes und da muss schon richtig Ketchup drauf. Aber oder du halt hast auch auf der anderen Seite durchgelatscht. Ja. Das ist richtig. Das ist der Grad muss stimmen, ja. Ja, das ist die Frage. Seid ihr Ketchup auf die Pommes draufmacher oder danebenmacher und dann Tunker? Tunker. Tunker, oder? Ich bin auch Tunker, ja. Aber es gibt auch Gerichte, da. Zelebriere ich die lätschigen Pommes auch. Aber nur Pommes oder Soße. Oder braune Soße. Dann können die ruhig lätschig sein, das macht mir nichts aus. Okay, ja, also. Das ist eine gute Idee, aber das wäre dann Self-Service sozusagen. Ja, da gehen wir hin und suchen so eine Soßenbar. Quasi hat man so Spender, so wie das. Ja, genau, so. So draufdrückt und dann kommt so. Keine Ahnung, 10 Soßen. Oder so wie im Stadion. Von mir aus auch immer die gleiche und so riesen Dinge. Ja, von mir aus. So Zitzen runterkommen. Nee, so Zitzen will man nicht haben. Ich meine, wenn wir schon bei Utopie sind, dann können wir ja auch sagen, wenn wir ja nicht mehr so gerne Sachen anfassen im Moment, die andere auch schon angefasst haben, nachdem sie sich irgendwie im Mund rumgefahren sind mit der Hand. Wenn man das halt so macht. Also einfach so mit so einem Sensor, keine Ahnung, wenn dein Essen 2 Sekunden drunter hältst, also das kann natürlich dann nicht. Dann natürlich gibt es wahrscheinlich Kindsköpfe, die das dann irgendwie versauigeln alles, gell? Aber wenn du so 2 Sekunden drunter bleibst, dann kommt Platsch, Bratensauce. Und dann ist dein weißes Hemd immer. Ja, okay, ich merke schnell, aber es hat schon seine Flaws. Diese da steht schon dran, wie bei diesen Sensoren, wo man die Hände wäscht, da wo man nicht klarkommt. Ja, nur so, ich jetzt meine Hand was so, mache ich jetzt? So, ich brauche jetzt Wasser. Mittlerweile finde ich die auch echt gut. So, weil das macht sein, so wäscht deine Hände und dann musst du das Ding wieder antatschen. Ja, aber ich meine, beim Rausgehen muss ich auch die Tür antatschen. Das ist auch dumm. Ja. Das ist auch dumm. Mein Gott. Naja. Okay. Wo willst du immer warten, bis jemand anderes aus der Tür rausgeht vom Klo und dann hinterher? Da hast du schon mal manchmal eine halbe Stunde im Klo gewartet wahrscheinlich. Bitte. Kommt jemand. Ja. Nee, gut. Das mache ich in der Mensa auf jeden Fall immer, weil da ist ja immer Hochbetrieb im Klo. Da muss man eigentlich die Tür dann nicht anfassen. Ja. Echt, ist der Hochbetrieb? Ja, da ist schon, da geht es ein und aus. Also. Ja. Ja, gut. Ja. Ich würde auch, weil wir gerade bei den Soßen waren, als so aufwerten fürs Essen, wenn ich noch für das auf den Tischen Olivenöl und Essig steht, so wie man das im italienischen Restaurant hat. Kalt gepresst, natürlich auch. Nur mechanisches Verfahren. Und der Garçon bringt noch Brot und so. Genau. Und ich will nie selber nachschenken auch, so mein Wein. Vielleicht ist so ein Tischgedeck, für das man dann aber nicht zahlen muss. Ja, genau. Nee, aber das man sieht schon immer geil. Dann, wenn ich leer habe mit dem Getränk und schenke. Aber wo würde man Essig und Olivenöl drauf, also welches Essen würde das wirklich bereichern? Also ich meine, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, dass auf allen Tischen sind so auch viele Tische, dass da überall so eine Flasche steht, dann zocken das die Leute. Genau, das geht, glaube ich, nicht. Vor allem so eine Ölflasche auf aber Tischen ist immer ölig, auch außen. Ja, aber das könnte auch auf der Salatbar so stehen. Also an der pH ist das schon Realität. Ja. Da ist die Salatbar und da steht einfach Olivenöl, aber da stehen auch ein paar andere Öle. Bei der Salatbar bist du auch. Ja, aber ich gehe ja nicht nach Essen, nachdem ich Essen 1 geholt habe, ins Bistro und so ein bisschen Olivenöl auf meine Nudeln zum Beispiel oder mein Salat oder wenn es was Italienisches gibt, wie so dieses Ratatouille mit der Kichererbsen-Polenta, dann würde ich schon Olivenöl ein bisschen drauf machen. Auf das Essen. Finde ich schon geil. Ja. Ja, also finde ich gut, ja. Kann man sagen, ja. Da muss man wieder mit so Zitzen gearbeitet werden. Dass es Oliven wohl rauskommt. Na, nee, ich finde Flasche mit so einem Ausguss, den zack, zack. Mit so einem Baströckchen drum. Also, ihr wisst, wie ich meine. So ein Baströckchen. Ja, die Verkleidung für die Flasche. Wie so ein CD-Pilz, so ein. Und wo so unten so ein. Nee, eher so wie so, so, eine so, CD so ein geflochtener Korbmaterial. Um, ah, ja. Um die Flasche drum. Ja, so, das ist so richtig italienisches Feeling, die Flasche. Ja, okay. Ich verstehe. Ja. Und dann könnte man außen an die Salatbau noch so. Knoblauchkränze hängen. Das so okay, jetzt wird es esoterisch. So getrocknete Würste hängen von der ganzen Mensa-Decke. Oh Gott, da ist aber gleich ein Jahreszeit. Also Schinken und Palermo, nee, nicht Palermo, okay. Wer ist denn das? Parma. Parma-Schinken hängen von der Decke. Nee, okay. Ja. Oder so ein Parma-Schinken, der einfach, ihr kennt ja so Parma-Schinken, wo man so hinstellt und dann hat man so ein Messer und schneidet sich so dünne Scheiben runter. Sowas einfach immer da haben. Ja, okay. Aber wenn schon, wenn die Parma haben, dann auch so ein Iberico. Also ja, auch klar. Die spanische Variante. Ja, beides. Ja. Und noch schön Parmesan. So eichelgefütterte Schweine. Ja. So richtig lecker. Geil. Ja. Ja, so ein Parmaschinken wollte ich mir schon immer auch mal einfach so mal kaufen. Aber das ist gar nicht so teuer. Nee, aber ich denke, da hast du 5 Kilo Parmaschinken. Ja, das machst du halt, wenn du eine Party machst. Ja, so kann man nicht kleinere Stücke auch kaufen? Ich meine... Das ist ein Bein in so einem Holzschraubstock drin. Also die Kunst ist aber auch, aber eigentlich musst du da noch einen Lehrgang machen bei der Volkshochschule. Nee, ich finde das geht so. Es macht so Spaß, das so den runter zu schneiden. Ja. Du brauchst aber so ein flexibles Messer. Ja, aber das gibt es meistens dazu. Echt? Ja, das gibt es immer in diesen Sets, gibt es immer dazu und dann kannst du schön runter. Okay. Das heißt aber auch, die sind crappy Qualität, oder? Die Messer dann? Ja, die kannst du für das eine Ding benutzen und danach... Wenn überhaupt für das eine Ding benutzen kannst. Ich meine, der Schinken kostet wahrscheinlich schon 60 Euro nur und dann da gebe ich noch ein Messer dazu. Mhm. Und den Holzbock. Ja. Ja. Okay, dann lassen wir das einfach lieber. Da bin ich schon richtig... viel zu gefährlich. Ich meine, die Selbstverletzungs... Ja. Gefahr, wenn da so ein Messer rumliegen würde. Aber da brauchst du halt so ein der Gerät, der das für einen macht. In der Mensa. So traurig. Der Gerät für Parmaschinken. Okay. Aber auch Parmaschinken schmeckt schweißfrei nicht so gut wie Döner. Das stimmt wahrscheinlich. Da muss es ja. Muss schon richtig fließen. Der muss fließen. Okay, was ich noch habe, wäre Bowl vor Wochenangebot. Ja, schon lange gesagt. Ganz klar. Also habe ich auch nochmal aufgeschrieben. Man kann es nur nochmal betonen. Hashtag Bowl für Wochenangebot auch auf Twitter vertreten. Ist es. Ja. Hast du das schon hingekriegt, dass es trendet? Wer weiß. Lass es mal im Geheimen, checkt's mal ab oder macht selber einen Tweet mit Hashtag Bowl für Wochenangebot. Das Studentenwerk verlinken, nicht vergessen. Genau, einfach jede Woche im Wechsel eine der drei Bowls oder vier Bowls oder wie viel es gibt. Oder auch neue Bowls. Ja. Ich meine, ja. Aber jetzt fangen wir mal mit drei an. Gell? Ja, drei Bowls, die gibt es einfach statt dieser unsäglichen, nee, die Currywurst geht ja noch, aber dieses Schnitzel, Veggie-Schnitzel. Gibt es eigentlich normales Schnitzel? Auch? Ja, ja. Hey, warte mal, das Wochenangebot ist doch jetzt gerade eher so diese Chili-Fries. Ah ja, stimmt. Die fand ich ja nicht so schlecht. Nee, die finde ich richtig scheiße. Hä, du hast die aber mal... für gut befunden. Nee. Das war also da muss ich nochmal reinhören. Ich hör nochmal rein. Aber ich glaube, Folge mich zu erinnern lässt, 5. Beim Putzen habe ich das gehört. Ach, tatsächlich? Ja, und ich glaube, dass du da gesagt hast... Vielleicht habe ich gesagt, nicht so schlecht, oder? Ich glaube, du hast es sogar in die Top 5 mit reingenommen. Na, das ist völlig utopisch. Also da sind wir jetzt im Bereich der Utopie. Und auch wieder beim Thema. Habt ihr noch Wenn was? Ihr merken solltet, dass das so ist, wie ich sage, dann schreibt keine Mail. Wir lesen das nicht. Also, okay, gut. Ich hab auch noch eine, aber du kannst gerne zuerst. Ich hab noch. Ja, ich hab auch. Ich hab ohne Masse Ende habe ich Ideen. Ich hab auch noch, ich hab mir sind Sachen eingefallen. Ich erwähne noch was Einfaches, wäre auch simpel umsetzbar, und zwar Städtische drin. Aha. Fände ich auch geil. Wow. Das, da gehe ich gleich weiter. Ich weiß nicht, wem gäbe. Ich bin auch noch kein Fan des Städtisches geworden, aber ich kann. Und was ist das besser, wenn du Städtisch drin hast, wie draußen? Ja, ich meine, du kannst ja nicht das ganze Jahr draußen essen. Ich meine, du kannst dich auch an so einen Gifthohen Tisch Kannst dich auch hinstellen und dich so bücken. Richtig madig. Auch stehen. Da bin ich dann zu arg präsentiert. Nee, aber ich hätte auch gerne Softeismaschine. Dass man sich für 1 Euro oder für 1,50 Euro so ein Softeis rauslassen kann. Wow. Im Pavillon. Das fände ich geil. Gehst du noch auch hin, dann so eine Softeis. Kannst die checken, wie das geht. Auch bestimmt. Ja. Jetzt hörten die auf, man kann so ein riesen Softeis. Doch, das ergibt Maschinen, die sind schon relativ einfach sind. Dann lässt man sich dann für 1 Euro so eine Waffel raus, dann steckt man die so rein und dann macht es automatisch. Du kannst es erst rausnehmen, wenn es fertig ist. Oh ja, Softeis ist geil. Oh ja. Also. Das würde ich schon, ich glaube, das würde schon nachgefragt werden. Oder so ein Orangensaftautomat. Kennt ihr die? Ja. Mhm. Wo so Orangen sind. Ja. Ja, gut. Das wäre auch. Im Sommer. Aber ich weiß nicht, ich würde zu einem Essen keinen Orangensaft trinken. Das stimmt, ja. Das ist keine. Also. Apropos, wie wäre es mit Frühstück im Essen? Das ist eine sehr gute Idee. Exzellente Idee. So zwischen. Ja. Ich will keine Ahnung, also von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr kannst du frühstücken. Dann musst du halt vor der 8.15 Uhr Vorlesung noch. Und was gibt es zum Frühstück? Auch so Menüsachen? Also immer das Frühstück wechseln? Du kannst halt oben beim schnellen Teller kannst den Porridge holen, zum Beispiel für 1,50. Okay. Ja. Porridge. Unten gibt es Buffet, oder? Ja, so Buffet. Ein Buffet. Nee, obwohl das wird das voll stressig. Ja, stimmt. Da kommt so eine Konkurrenzsituation auch auf. Ja. Und da pappt dann der Lachs irgendwie nach 3 Stunden, trocknet er irgendwie so an und wie sagt man bei so Buffets. Die können aber bei der Essensausgabe irgendwie Tablett nimmt man sich und dann das Brötchen und dann ist da Käsewurst, Frischkäse, nimmt man das so Stück für Stück, was man will. Mhm. Und dann kann man es am Ende zahlen. Und dann da, wo die Nachtische so stehen, ist noch Müsli. So American-mäßig mit Pancakes und Eiern und Speck und so, gibt's vielleicht auch mal. Ja, das sind dann so die französisches American Müsli mit Weeks Croissant. Oder so. Da kann man auch so gute Wochen Los Mojos. Ja, aber ist eine gute Idee. Frühstück in der Mensa, fand ich geil. Also wenn die schon Abendessen, Mittagessen, Frühstück ist jetzt auch nicht mehr so. Würde das Angebot natürlich komplementieren. Ja, ich glaube, es wird schon nachgefragt auch. Das glaube ich nicht, aber vor allem nicht von der Zeit 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Da schläft das ganze Studentenpack noch. Ich kenne euch genau. Ja, aber sie hört Anti. Ja, voll. Okay. Aber okay. Ja, ja. Dann, ich weiß jetzt nicht, wie das. Ich kann das jetzt nicht überleiten. Ich mache einfach den nächsten Punkt. Ja. Und zwar, wir kennen es ja alle, wenn wir uns mit zum Beispiel den Cannelloni-Torpedos torpediert haben, dann sind wir relativ müde und so und dann gehen wir trotzdem aber direkt zurück ins KG4. Manchmal habe ich es auch schon erlebt, dass mir dann der Kopf auf die Platte gesackt und so ein Verdauraum. wenn die Mensa so viele Keller hat. Das hört sich falsch an. Oh yes. Wieso hört sich das Verdauraum? Das hört sich an wie so ein Kotzraum bei allen Römern, wo man reingeht, rauskotzt. Vomitorium. Das ist nicht schlecht, aber so. Aber ja. einfach so ein Chill-Out-Lounge. Ja. Also so Sitzsäcken und so. Ja, so gemütliche Liegen zum Beispiel. Also ein kleiner Brunnen, der so Wasser geplätschert. So richtig entspannen kann. Meditationsmusik. Mit so Zitronenkreisduft. Ja, irgendwas, was halt angenehm ist. Also nicht too much soll es auch nicht sein. Sonst wird es zum Vomitorium, wenn du so vollgefressen in so ein Räucherstäbchen noch reinläufst. Das endet nicht gut, ja. Ich glaube, es müsste so ausgehen. Ich war am Ministrand und ich habe schon viele Leute kotzen sehen von so Weihrauchgeschichten. Also wirklich? Ja. In der Kirche dann? Der Ministrand, der das Weihrauchding schüttelt, der hat die ganze 1,5 Stunden von der Messe, wenn das so eine große Messe ist, super high. Wird der durchgeräuchert. Alter, ich habe den schon danach auch schon häufiger mal kotzen sehen. Damals, als ich noch, wie gesagt. Woanders war. Inside. Also wir können es auch anders nennen. Aber nee, finde ich gut. Ich glaube aber, das darf nicht so offen sein, sondern das müsste aussehen wie so ein japanisches Hotel. Kennt ihr diese japanischen Hotels? Ich glaube, das ist in Japan. Wo es nur so, wo du nur so eine so einen Schacht mietest quasi. Ja, da ist nur ein Bett drin und du krabbelst da so rein in so einen Schacht, legst dich da hin und machst von außen zu. Das ist wie so ein Bankfach quasi. Nee, oder so. Eigentlich wie so ein Leichenkeller. Irgendwie. Ja, wie so ein Leichenkeller. So eine Wabe in so einem Bienenstock. Also das ist irgendwie ein bisschen zu dystopisch, nicht so utopisch. Also irgendwie so was Schönes eher. So was Schönes, ja. Ich fände, glaube so. Aber wenn du so eine Röhre gut findest. Ich würde halt gerne so eine Röhre. Weil ich kann nicht da irgendwo in so einem öffentlichen Raum mich einfach hinlegen und pennen, das finde ich komisch. Mhm. Ja, weil dann könnte ich auch, weißt du, das sind so auch so Leute, die im KG4 unten auf diesen Sofas einfach pennen. Ja. Denkst du, ja, könnte ich jetzt nicht. Also ich würde mich da beobachtet fühlen einfach. Deswegen brauche ich die Röhre. Du musst halt die Hose anlassen. Ach so. Ja, aber ich verstehe das. Ja. Ich weiß ja nicht, ist auch nicht cool dann, aber was wäre, wenn das zum Beispiel 1 Euro kostet oder so und du hast dann einen Raum für dich, so einen kleinen, aber einen normalen Raum, kein Loch, ja, wo man reinkriecht. Es gibt ja... Utopie wäre zu sagen, es ist kostenlos und es ist so wunderbar, wie du das willst. Aber ja, so inzwischen... Es gibt ja interessanterweise im KG4 so einen Gebetsraum. Habt ihr da schon mal was von gehört? Ja. Der ist, wenn du bei den Schränken quasi einfach durchläufst. Ja. Also du kommst an der Kaffeebar vorbei und einfach geradeaus durch. Ja. Und dann rechts ist so ein Raum, kommst mit der Unicard rein. Du musst die Unicard vorher in My Account freischalten lassen. Geht wohl relativ problemlos. Mhm. Und dann ist ein Gebetsraum. Und ich habe mir schon mal überlegt, ob es asozial wäre, da einfach reinzugehen und zu pennen. Ja. Wenn das schon ich weiß nicht, warst du schon mal überhaupt drin? Nee, aber ich wollte auch generell mal rein. Ich denke mal, da wird also einfach... Wie ausgelastet der ist, das ist alles so Agnostiker im KG4. Keine gläubigen Leute. Stimmt. Ich habe schon mal gesehen, so, die da reingegangen. God is dead. Ja, ich hab auch schon ein paar Leute gesehen, die da reingegangen. Ich stelle mir den eigentlich richtig traurig vor, den Raum. Ich glaube, da liegt einfach so ein Teppich drin, weil der ist auch fensterlos, der Raum. Oh, das stimmt, ja. Also der kann nur fensterlos sein, weil der ist ja mitten drin irgendwie, also... Dann bin ich vom Rektor an der Wand. Kann man anbieten. Dalai Lama und der Rektor. Also ist auf jeden Fall eine Mission, die ich mir mal gesetzt habe, da auch nochmal reinzuschauen. Ja, das klingt spannend. Da würde ich auch mal anzuschauen. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dann das aufzumachen. Dann störe ich da halt Leute beim Gebet und so. Das ist halt auch ein bisschen komisch. Ja. Oder? Also ich wusste gar nicht, dass das gibt ja tatsächlich. Also, und ich weiß auch gar nicht, ob der Raum der Wünsche und... Den gibt's auch. Mhm. Was? Mhm. Den gibt's im 5. Stock. Den Raum der Wünsche? Ja, den Raum der Wünsche. Wird von einem dreiköpfigen Hund bewacht. Wird auch. Was ist das? Ja, dann ist es jetzt ein Harry Potter. Das ist ein Raum halt. Also das gibt's denn jetzt wirklich oder nicht? Nee. Du verarschst mich. Da gibt's schon viele Räume. Ich sag, das ist ein Witz gerade, aber vielleicht meint das ernst. Da sind auch spannende Sachen im Keller. Jetzt... Also, das ist nicht unser Thema. Ein bisschen kinky wird es jetzt aber auch so, oder? Nee, das muss man nicht da in die Richtung ziehen. Sex im KG4 zum Beispiel. Ist das ein Thema? Das ist immer. Vielleicht eine extra Folge werden. Da weiß ich, wenn wir da einladen. Psst, sag nicht seinen Namen. Ja. Okay. Was machen wir denn noch? Also, ich habe nur was Gebäudetechnisches auch. Mhm. Weil ich finde es schon ziemlich geil. Also insgesamt gibt es ja zu viele Leute, die einfach auf zu engem Raum essen. Das heißt, es ist immer zu laut. Ja. Ganz klar, für mich, die Mensa muss aufgestockt werden. Und da ist eine Dachterrasse oben drauf. Ah, also eine Dachterrasse da oben. Ah, hat man einen schönen Blick auf die Stadt. Ich meine, es wäre auch nochmal so ein... Gibt ja sogar eine Terrasse. Wo ist der? Am schnellen Teller. Hinten raus. Ist eine Tür. Ja, Nottür. Ja, aber die führt auf eine Terrasse. Hola. Die gibt es. Ich weiß nicht ganz genau, wie groß die ist und ich war auch noch nie draußen, aber ich habe die schon mal offen gesehen. Und es führt auf eine ebene Fläche nach draußen. Also es, die Infrastruktur wäre vorhanden. Teilweise. Ja, und die Frage ist halt, du meinst natürlich eine Dachterrasse auf dem Hauptteil des Gebäudes. Ja. Also wenn man hochgeht zum Stellenteller, da oben drauf. Dann nochmal einfach, die Wendeltreppe muss einfach durchgehen. Das wird wahrscheinlich durch. Das trägt die Decke wahrscheinlich im Moment nicht, wenn da dann auch noch Tische, Stühle und Menschen... Wieso die Decke nicht tragen? Ich meine, die kann man ja stabilisieren. Muss man dann machen, ja. Aber im Moment, glaube ich, ist es... Da muss man ausbessern. Ja, auf jeden Fall. Das ist im Sommer richtig tödlich. Das ist schon geil. Ja, du musst dann da oben halt böse Sachen spannen. Ja, sonst ist das wirklich... Sorry, dass ich schon wieder mit Spanien anfange, aber da haben ja teilweise ganze Straßenzüge mit solchen Segeltüchern abgedeckt im Sommer, weil es im Süden vor allem so heiß wird. Also da, wo die Straßenbreite das zulässt, wird ja dann teilweise die ganze Straße beschattet. Was fucking angenehm ist, weil sonst, ja, stimmt, unmöglich. Aushalten. Aber es ist ja in Freiburg ähnlich. Ich meine, da geht kein Wind um die Mensa rum im Sommer, da knallt 40 Grad hin. Es wird ja immer, die Grünflächen werden ja immer weniger zum Abkühlen. Das stimmt. Da braucht man letztes Jahr war es erschreckend. Naja, das fände ich geil. Kann man so runtergucken, winken. Gut. So ein kaltes Wasser trinken vom Wasserspender. Ja, finde ich gut. So eine Hot Sauce. Ja, nichts ist besser im Sommer als... Du, der Hot Sauce. Verdammt brennende Gosch. Ja. Ja, aber was auch noch interessant wäre, wäre so eine Strandbar-Area draußen mit so Cocktails und so. Okay, ja. Mit so Reggae Beats. Fresh Reggae Beats. Genau. Also tagsüber dann. Oder abends. Ja, wann du willst. Zum Frühstück, wenn es sein. Ja, ich meine, so ein bisschen ist es ja vielleicht sogar so, so angedacht. Also ich sag mal, wenn jetzt mal. Ja. Irgendwann es kommt die ja, Desertierung, also die Verwüstung. Genau, richtig. Dann wird aus dieser Sand. Wiese Sand. Dann ist es nicht mehr der Mensa-Garten, sondern... Die Mensa-Wüste. Das Mensa-Sandkasten oder so. Ja, Mensa könnte so Sandspielzeug ausleihen und keinen Sandler, keinen Badminton-Schläger mehr. Ja. Das da können wir ein Beachvolleyballfeld drauf machen, auch nicht schlecht. Ja. Was ja. Ich auch noch nicht schlecht finde, draußen wäre keine Bierbänke, sondern irgendwie andere Stühle. Mhm. Ich weiß nicht genau, was man da hinstellen könnte, aber ich finde Bierbänke nicht ganz optimal. Nein, sitzen. Wetterfest, darum geht es wahrscheinlich. Darum, aber die Bierbänke sind ja auch nicht wirklich wetterfest. Also teilweise ja aus wie sehen Sau, die oder? Aus wie Sau. Also ich glaube, wenn, wenn du da jetzt so einen Stahlstuhl hinstellst, dann hält der wahrscheinlich länger. Gut, aber es ist ja auch unbequem. Aber Stahlstuhl hält sich noch schlimmer. Das ist jetzt ja auch die falsche Bezeichnung. Stahlstuhl. Wow. So ein Nagelbett. Ja, genau. Ja, war jetzt nur eine spontane Idee. Mir fällt auch nicht ein, was. Aber ihr kennt das Problem bei Bierbänken, oder? Es ist einfach hart. Auf Dauer finde ich auch rückenproblematisch. Man kann sich ja nirgendwo anlehnen. Ja, man wird sich seiner ungesunden Körperhaltung bewusst, gell? Wenn man wahrscheinlich, so, ja. Man ist halt nicht zusammenkauert. Genau, man ist halt nicht gewohnt, aufrecht zu sitzen. Mhm. Und das muss man halt quasi bei einer biertischen Garnitur. Können, ja. Können. Ja, ja, richtig. Ich gucke auf meinen Zettel und da sind noch richtig crazy Sachen drauf. Hau raus, komm. Ja, das ist... Inspiration habe ich da bekommen von außerhalb. Grüße an nach Sinsheim. Nach Sinsheim, ja. Und zwar, das spricht jetzt wahrscheinlich für die weibliche Komponente dieser Wünsche. Also, ja, wieder sehr dumm ausgedrückt jetzt, aber. Und zwar habe ich mitgeteilt bekommen, als ich gesagt habe, um was es heute Abend geht, haben sie gesagt, eine frische, sexy Saftpresse mit bisschen Animation. Also wahrscheinlich ein shirtless Guy, der sich auf seinem Sixpack die Orangen auspresst und ein bisschen was dazu rappt oder so. Nee, oder halt so ein Animateur. Auf den Brüsten. Ja, das geht auch, ja. Ich weiß nicht, wie das natürlich jetzt sehr utopisch. Mensa-Animateur. Aber ich glaube, das wäre was für ein Flo, oder? Da gäbe es zu. Der hat doch schon mal Animationen gemacht, sogar auf Ibiza. Ja, da hat er bestimmt schon mal sowas gemacht. Hat er wirklich mal gemacht? Ja. Ah, das darf ich das jetzt hier sagen? Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ja, ich weiß. Das passt richtig gut. Ja. Das passt richtig gut. Also, okay, das ist doch nicht so. Ich glaube, das wäre schwierig. Ich glaube. Ich weiß nicht, es kommt glaube ich nicht so gut an. Ja, meinst du nicht? Okay. Also, sorry. Ich glaube, da gibt es Probleme, ja. Ich weiß, wenn ich so draußen mir so vorstelle, die Leute essen da alle auf ihren Bierbänken. Und dann quetscht sich da einer die Tomaten. Nee. Die Tomaten. Und dann ist er irgendwo auf der Wiese und hat da so seinen. Ja, ich weiß, ja. Ja, gut, es klang heute Mittag auch irgendwie noch ein bisschen realistischer. Jetzt im Anbetracht unserer architektonischen Veränderungen an der Mensa ist es natürlich. Okay. Aber gut. Ich habe es auf jeden Fall mit eingebracht. Du, wir nehmen es auf in die Liste. Ja, oder? Also weitergeben und wir gucken einfach, was draus wird. Ja. Wir schauen einfach mal weiter. Vielleicht eine Stelle frei, würde ich meinen. Oh ja, ich muss bis dahin auch noch ein Sixpack überhaupt kriegen. Ne? Ja. Wir haben noch eins vergessen, ja, was wir schon lange besprochen haben, und zwar den Lieferservice. Oh ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wie geil wäre das, wenn man sich jetzt was liefern lassen könnte von der Mensa? Ich meine, die könnten weiter kochen, die könnten weiter arbeiten, müssen nicht, weiß nicht, ob die in Kurzarbeit sind oder so. Und die Leute können da anrufen und zahlen dann vielleicht halt anstatt 2,95 irgendwie 3,95. Noch ein paar Studentenjobs geschaffen, genau, Fahrradausfahrer. Die das rumfahren, genau. Ja. Ich meine, das wäre schon top. Frage wäre halt, würde man es nur zu den aktuellen Mensa-Zeiten dann bestellen können oder ganztägig? Also kann man nicht den ganzen Tag machen. Nee, wahrscheinlich nur zu den aktuellen Mensa-Zeiten. Muss man vielleicht vorbestellen? Vorbestellen, oder? Ja. Wird das Beste sein. Einen Tag vorher, aber dann macht es auch keiner, gell? Nee, das mal. Aber sonst weiß ich mir da gar nicht, wie viel kochen wir jetzt, wie viel wollen die Leute. Eigentlich schwierig, glaube ich, einzuschätzen. Aber es können wir bestimmt über so eine App vorbestellen bis irgendwie morgen. Bis um 10. Bis am nächsten Tag um, keine Ahnung, am Tag davor bis um abends um 6 oder so. Wenn man das weiß und wenn sich das mal etabliert hat, könnte das schon so ein Ding sein. Könnte so, das Ding dann rufen sich die Leute, hey, hast schon bestellt, können wir morgen Mensa essen im Park oder so. Ja, wenn die Mensa wieder das wird immer utopischer. Ja, wenn die Mensa wieder aufmacht, sind wir ja froh, wenn wir nicht mehr irgendwie zu Hause Mittag essen müssen. Da sind wir ja froh, wenn wir da hingehen können. Das ist richtig, ja. Also es war mal eine sehr verlockende Idee, zu Hause Mensa essen zu können. Das stimmt, ja. Im Moment ist es aber eher nicht so. Inzwischen will man eher wieder in die Mensa reingehen. Weil, genau. Ich will da rein wieder. Ja. Ja, ich will auch unbedingt zur Unity Party. Oh Gott. Ja, gut, nichts gegen Unity Party, gell? Also nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen. Wir wollen ja niemand verprellen. Aber ich war da auch das letzte Mal vor 5 Jahren oder so. Wenn überhaupt, ich weiß gar nicht. Aber ich meine, trotzdem könnte man sich ja abends was liefern lassen auch. Von der Unity Party oder was? Ne? Von der Mensa. Ein paar Drinks. Heißt abends. Ja, ich meine, da hat man auch mal Bock nochmal. Und dann will man vielleicht nicht extra nochmal hingehen, man ist schon heimgefahren, dann lässt man sich dann liefern. Mhm. Ja. Das wäre schon was. Auf jeden Fall, ich meine, in so ein utopische Mensa-Konzept sollte ein Lieferservice auf jeden Fall drin sein. So E-Roller, die haben hinten so einen Kasten drauf, da ist so, der ist so blau und dann ist so in Orange, glaube ich, so SWFR, nee, weiß nicht mehr, was die Farben da. Du meinst, du hast gerade die SWFR-Farben mit der Mensa außen. Ja, das ist irgendwie so kombiniert, das ist so neu und die fahren überall rum. Ja. Aber wie liefern, also ist ja auch dann eine Müllfrage. Muss man wie auch die es liefern? Ja, weil wenn die es so in so Wegwerfzeug liefern, ist das auch irgendwie kacke. Besten Fall, die liefern das einfach in so. Die kommen mit so einer. Die kommen mit so einem großen. Mit der Wanne. Mit der Wanne kommen. Die kommen ja. Mit Wanne und Schöpflöffel und dann kommst du mit Teller an die Tür und dann tschack. Essen auf Rädern eigentlich. Und dann haben die auch so Senioren, die das ist eigentlich. Aber die kommen nicht mit der Wanne, weil da kommt es ja meistens schon abgepackt. Aber ist da nicht in diesen Heißboxen auch schon, also ist da nicht einfach auch die Wanne sozusagen drin in diesen Boxen und die schöpfen es da aus? So wie ich das kenne, ist es eher so, dass da die einzelnen Essen komplett schon abgepackt sind und dann in so einer Heißwanne quasi schwimmen. Die oder scheißen so. Auch Müll. Ich glaube, die arbeiten dann tatsächlich mit Plastik, aber mit Wiederverwenden. Ah, ich glaube, nee, die scheißen glaube ich auf Müll. Ich habe doch keine Ahnung, ey. Na gut, im Endeffekt ist es halt gut, dass es sowas gibt, also sollte man da auch nicht zu kritisch sein. Ja. So viele Leute betrifft es, glaube ich, gar nicht unbedingt, die so essen auf Rädern, oder? Nicht in unserem Hörerkreis, ja. Okay. Schade, wir wollen ja, alle. Wir wollen doch expandieren. Nein, um Gottes Willen. Neue Hörerschichten erlangen. Oh, ich habe noch ein super Ding. Also, okay. was echt gut ist. Und zwar so ein Raum. Du und die Räume. Ja, ich brauche extra Räume. Die Keller sind. Da mache ich einiges noch. Also, muss man auf jeden Fall aufstocken. So ein Raum, wenn es einmal nicht so gut geht. Ja. Wie jetzt? Ich meine, so. Wenn, ja, zum Beispiel. Ne, eher, das ist eher was für psychisch down sein. Wenn man einfach so fett ist. Du hast einfach einen Scheißtag. Ja, okay. Gehst so in den Babykatzen- und Welpenraum. Und da kannst du ein bisschen mit Babykatzen und Welpen so rumspielen. Das ist doch schön, oder? Finde ich gut. Das ist so eine schöne Vorstellung. Aber für die Tier. Also, ich hätte ja keinen Bock drauf. Nicht so tierliebenden Menschen unter uns. Nicht so, die gehen da nicht rein. Genau, da hätte ich noch einen anderen Raum gewünscht. Ja. Und zwar kennt ihr so Spielhöllen, wo so Spielkonsolen. Ja. So im Italienurlaub früher gab es immer so. Ja. Halt so Spielkonsolen in einem Raum. So, mit so Pistole. Ja, genau, mit so einem Motorrad, wo du dich draufsetzt und dann kannst du fahren. So was hätte ich gerne in der Mensa. So Pinball-Maschinen und sowas. Okay, ja. Das hätte ich gerne in der Mensa, ja. Wenn man da ein bisschen zocken kann. Ja, und das darf aber nichts kosten, also man muss irgendwie. Das muss man irgendwie umschichten. Ja. Mit ECTS-Punkten zahlen. Ein Spiel ist ein ECTS. Das muss man die sammeln. Also, für Sinn machen, ja, endlich erkenne ich mal den Sinn dieser ECTS. Da stimmt auch diese Umrechenzeit. Ja. Ja, genau. Für ein ECTS ist das 30 Stunden. Was für eine geile Währung. Ja, das ist der Sinn. Bologna war nicht ganz umsonst. Mhm. Nice. Gut, ich glaube, damit sind wir durch für heute, oder? Wie unsere Zeitkerze ist, aber wir hatten heute eine Zeitkerze, die ist jetzt auch fast runtergebrannt. Ich dachte, das dauert nicht so lange. Wir haben gesagt, wir nehmen so lange auf, wie die Katze brennt, und es ist fast am Ende. Ja, und ich bin auch am Ende. Alles rausgehauen. Ja. Alles, was ging, alles gegeben. Das war cool. War gut. Ich glaube, einige Ideen sind umsetzbar, andere sind vielleicht erst so in 10 bis 15 Jahren. Aber ich bin schon noch richtig ins Träumen gekommen. Ja, schon. Und auch manche Sachen klingen echt ziemlich konkret. Die sind schnell umzusetzen. Jo, dann sag ich mal. Mach nächste Woche. Ostersonntagabend noch. Ade. Ciao, ciao.